Kieser bezieht sich auf die Gesellschaft für Senderechte, die nur für bereits gedruckte literarische Werke die Rechte der Autoren gegenüber den Sendern vertritt, nicht aber für eigenständige Texte, die fürs Radio geschrieben werden, wie Hörspiele. Doch Ernst Hart möchte noch etwas sagen.